Es geht bei der Grundsicherung für Kinder nicht um ein Konzept der Koalition, sondern um ein eigenes der SPD. Und so ist es kein Wunder, dass aus der Union Skepsis laut wird. Konkret kommt Widerspruch aus der CSU, und zwar ganz grundsätzlicher. Der familienpolitische Sprecher der Christsozialen im Bundestag, Stefan Stracke, fürchtet um die Erwerbsanreize für Eltern. Der Augsburger Allgemeinen sagte er, deshalb, weil sie diese Erwerbsanreize verhinderten, führten die Pläne der SPD dazu, dass die Familie dauerhaft auf Transferleistungen angewiesen sei. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio betont auch die Vorsitzende der Bundestagskinderkommission, die CDU-Politikerin Bettina Wiesmann, Kindergrundsicherung, das höre sich gut an. Aber die meisten Kindergrundsicherungskonzepte unterliegen der Illusion, dass man Kinder sozusagen ohne ihre Eltern fördern könnte. Ich glaube, dass es richtig ist, dass man die Familien insgesamt stärkt und insgesamt absichert. Deshalb baue die Union auf konkrete Familienleistungen, unter anderem durch die Kommunen. Die ganze Familie in den Blick zu nehmen, das allerdings beansprucht auch die SPD für sich. Wie genau Leistungsbezug und Erwerbsanreize zusammenhängen, ist außerdem noch nicht recht klar. Andrea Nahles sagte dazu gestern bei der Vorstellung des Konzepts: Wir wollen, dass die Eltern vor allem belohnt werden, die arbeiten. Und wir wollen dann gleichzeitig auch gucken, wo gibt es vielleicht auch Defizite, wo sind auch Kinder in Hartz-IV-Familien unterversorgt, wo können wir Regelungen aber vor allem bündeln, vereinfachen, Hilfen aus einer Hand geben. Das sind verschiedene Aspekte einer neuen Kindergrundsicherung, die wir jetzt in den nächsten Wochen sehr zügig erarbeiten wollen. Erste Vorstellungen wollen die Genossen im Februar präsentieren mit Blick auf ihr Wahlprogramm. Bündeln und vereinfachen wollen auch andere die familienpolitischen Leistungen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages zählt 150 unterschiedliche Maßnahmen. Sie sollen den Steuerzahler laut Experten 200 Milliarden Euro im Jahr kosten. Deshalb ist die Idee einer eigenständigen Kindergrundsicherung alt und auch, weil Hartz IV als arbeitsmarktgebundenes System nicht recht auf Kinder passen will. Die Koalition hatte gerade erst den Entwurf für mehr Unterstützung für kinderarmer Familien im Kabinett beschlossen. Er baut im System der bisherigen Leistungen vor allem auf Bürokratieabbau durch weniger gegenseitige Anrechnung der unterschiedlichen Leistungen und auf einen höheren Kinderzuschlag. Die CDU-Frau Wiesmann weist darauf hin, dass dadurch immerhin 1,7 Milliarden Euro ausgeschüttet werden sollen. Sozialverbände wie der Kinderschutzbund üben daran allerdings Kritik. Sie plädieren für ein deutlich höheres Kindergeld. So argumentierte gestern im Deutschlandfunk auch der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider. Wir sprechen hier von etwas über 600 Euro im Monat, und zwar für alle Kinder ganz einfach auszahlen. Und dann kommt auch der Pfiff, wir sagen, dann unterzieht es den Steuern. Die Arbeits- und Sozialminister hatten das Thema gerade erst auf ihrer Konferenz im Dezember auf der Agenda. Den Vorsitz führte der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann, Minister in Nordrhein-Westfalen. Er zeigt sich heute gegenüber dem Handelsblatt sehr viel offener für die Idee der Grundsicherung als der CSU-Mann Stracke oder seine Parteifreundin Wiesmann. Eine Länderarbeitsgruppe werde in diesem Jahr den noch offenen Fragen nachgehen und ein konkretes Konzept entwickeln, kündigte er an. Allerdings betont auch er, Kinderarmut sei vor allem ein Ergebnis der Elternarmut. Deshalb könne die Kindergrundsicherung nur ein Element sein. Der entscheidende Schlüssel seien ordentlich bezahlte, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Eltern.